Das nördliche Verbreitungskomitee für den Gesamtnationalen Kongress für Frieden und Wiedervereinigung des Vaterlandes und für die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen veröffentlichte am 7. April einen Bericht. Darin hieß es: In Südkorea und im Ausland werden derzeit die Kriegsmachenschaften der USA und Südkoreas gegen die DFRK scharf verurteilt und die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen verlangt. So werden auch die Aktivitäten für die Verwirklichung des großen gesamtnationalen Vereinigungstreffens energisch entfaltet. Um den gesamtnationalen Kongress für Frieden und Wiedervereinigung des Vaterlandes und für die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen zustande zu bringen, gründete die südliche Direktion der gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes am 25. März das Verbreitungskomitee der südlichen Direktion und entschloss sich, bei der Verwirklichung des großen gesamtnationalen Vereinigungstreffens an der Spitze zu stehen. Alle Bevölkerungskreise Südkoreas verurteilen landesweit, wie in Seoul und Busan, die gemeinsamen Kriegsübungen der USA und Südkoreas und verlangen die Erhaltung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel und die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen. In verschiedenen Gebieten, wie in den Bezirken Südgyeongsang und Gyeonggi und in der Stadt Gwangju, werden die Arbeiten für die Gründung der regionalen Vorbereitungskomitees für den gesamtnationalen Kongress rege vorangetrieben. Auch der Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas und der Generalverband der Gewerkschaften Südkoreas engagieren sich aktiv für die Gründung der Nord-Süd-Vorbereitungskomitees der Arbeiterorganisationen für die Verwirklichung des großen gesamtnationalen Vereinigungstreffens. Die Organisationen der Landsleute und Persönlichkeiten im Ausland und in verschiedenen Regionen der Welt, wie in Japan, China und den USA, setzen sich aktiv gegen die gemeinsamen Militärübungen der USA gegen den Norden und für die Verwirklichung des großen gesamtnationalen Vereinigungstreffens ein. Der Drang und Wille aller Kreise und Schichten im In- und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung des Landes werden mit Vergehen der Zeit noch glühender. So findet Mitte April in der chinesischen Stadt Shenyang eine Versammlung der gemeinsamen Expertenkommission des Nordens, Südens und von Ausland für den gesamtnationalen Kongress statt.